Der Baron aus Bayern, gemeint ist Wirtschaftsminister Freiherr Karl Theodor von und zu Gutenberg, der in den schwierigen Verhandlungen mit Magna Fiat, dem US-Mutterkonzern General Motors und der amerikanischen Regierung eine Opel-Insolvenz vorgezogen hätte, eignet sich aus SPD-Sicht hervorragend als Buhmann in einem Wahlkampf, in dem die Sozialdemokraten ihr soziales Profil schärfen wollen. Über die Rolle Einzelner in der ganzen Opel-Frage werde noch zu sprechen sein, drohte bereits Parteichef Franz Müntefering. SPD-Generalsekretär Hubertus Heil beschuldigte zu Gutenberg gar, die Verhandlungen um die Rettung von Opel unterlaufen zu haben. Verärgert über den CSU-Wirtschaftsminister auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Ich will allerdings nicht verschweigen, dass ich über die Haltung des Bundeswirtschaftsministers mehr als erstaunt war, mit dem wir sehr hart ringen mussten, dass er bereit war, einen solchen Weg mitzugehen. Carsten Schneider, SPD-Haushaltsexperte. Ich halte nichts davon, von Querschüssen von Mitgliedern der Bundesregierung, dieses Modell oder die Sicherheit der Arbeitsplätze zu gefährden. Auf SPD-Seite gab bislang nur Finanzminister Peer Steinbrück zu erkennen, dass er von einer Opel-Rettung längst nicht überzeugt ist. Die gefundene Lösung, so Steinbrück, sei die beste unter den vielen schlechten. Noch kann SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier seinen Kabinettskollegen zu Gutenberg nicht frontal angehen. Steinmeier wie zu Gutenberg sind in die Kabinettsdisziplin eingebunden. Die Frage ist, wie lange noch? Der Wirtschaftsminister beugte sich schließlich mit großen Bauchschmerzen, wie er zu erkennen gab, dem Kabinettsvotum, das Experiment Opel zu wagen, entgegen seinem nüchternen Kalkül und grundsätzlichen marktwirtschaftlichen Bedenken. Es ist eine schwierige Risikoabwägung gewesen und eine, die mich zu einem anderen Schluss gebracht hat. Einen Vorgeschmack dessen, was in den kommenden 3 Monaten bis zur Bundestagswahl auf die Wähler zukommen wird, erlebte der FDP-Haushaltsexperte Jürgen Koppelin in der gestrigen Sondersitzung des Haushaltsausschusses zum Opel-Rettungspaket. CDU, CSU und SPD haben sich teilweise sehr gefetzt. Wer macht's nun am besten, die Kanzlerin oder Herr Steinmeier? Gestützt wird zu Gutenberg von seiner Partei, der CSU, die für die vor allem in Bayern notleidenden Milchbauern eine Senkung des Agrardiesels durchgesetzt hat. Bei Opel, aber auch im Falle Arcandor, wo es um weit mehr Arbeitsplätze als bei Opel geht, rein marktwirtschaftlich argumentiert. Ein neuer Konflikt zwischen CSU und CDU scheint vorprogrammiert, zumal sich die Bundeskanzlerin diesmal klarer positioniert hat, als es sonst ihre Art war und ist. In dieser Krise muss der Staat stärker helfen und deshalb helfen wir Unternehmen, Banken und natürlich vor allen Dingen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Widerstand gegen die Opel-Rettungsversuche mit einem Überbrückungskredit von 1,5 Milliarden Euro gab und gibt es nicht nur in der CSU. Auch aus der eigenen Partei kommt Kritik an der Kanzlerin, aus dem Wirtschaftsflügel und von Vertretern des Mittelstandes. Dagegen die Kanzlerin im Spiegel-Interview von dieser Woche. Warum so, Angela Merkel, soll der beste Teil eines Konzerns untergehen, nur weil in Amerika ein schlechtes Management das Mutterunternehmen geführt hat? Voraussetzung für staatliche Hilfe ist ein tragfähiges Geschäftsmodell. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, wenn alle möglichen Politiker Ratschläge erteilen, wie zum Beispiel mit Arcandor umzugehen ist, sagte die Kanzlerin mit Blick auf die SPD, wo auch eine staatliche Rettung von Arcandor lautstark gefordert wird. Wie die Kanzlerin argumentiert auch der hessische Ministerpräsident Roland Koch. Jeder einzelne Fall wird geprüft und so werden wir auch Arcandor prüfen. Der Maßstab ist nicht, wie viele Arbeitsplätze gerettet werden, sondern der Maßstab ist, ob das Unternehmen eine Zukunftschance hat. Und der zweite Maßstab ist, ob der Staat wirklich gebraucht wird, ob nicht erst einmal alles eigene Vermögen eines Unternehmens eingesetzt werden muss, bevor der Steuerzahler gerufen wird. Und wie die Kanzlerin beruft sich auch Roland Koch, wie hier im ZDF, auf die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, der Ludwig Erhard die Rolle des Hüters der wirtschaftlichen und der sozialen Ordnung zugewiesen habe. Die Union ist auch die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Die unterscheidet sich eben von der reinen Marktwirtschaft dadurch, dass wir sowohl Arbeitsplätze stärker schützen, als dass in einer Marktwirtschaft das Hire and Fire möglich wäre, und auch Unternehmen in Schwierigkeiten in einer anderen Weise stützen, um, wenn sie zukunftsfähig sind, ihnen eine Hilfe zu geben, als das in einer reinen Marktwirtschaft der Fall war. Mit der Union für und gegen eine Rettung von Opel und Arcandor. So einfach wie im Falle Kirchhoff vor 4 Jahren will man es den Sozialdemokraten in der bevorstehenden Wahlauseinandersetzung diesmal nicht machen.